Glitterglanz von schönen Sommertagen. Ein reines Blau tritt aus verfallener Höhle. Die Flut der Vögel tönt von alten Sagen. Gekältet ist der Feind, die milde Stille erfüllt von leiser Antwort dunkler Fragen. Dort ein Kreuz auf öden Hügel. Im roten Wald verliert sich eine Herde. Die Wolke wandert überm Feierspiegel. Es ruht des Landmanns ruhige Gebärde. Sehr leise rührt des Abends blauer Flügel.